wie auch in zahllosen anderen Lebensläufen, die die Studierenden Kastaliens im Laufe der Jahrzehnte anfertigten, lebte in dem ersten von Josef Knecht verfassten ein Rest des alten asiatischen Wiedergeburts- und Seelenwanderungsglaubens fort, allerdings in freier und spielerischer Form. Denn allen Lehrern und Schülern war die Vorstellung geläufig, ihrer jetzigen Existenz könnten frühere vorangegangen sein, in anderen Körpern, zu anderen Zeiten, unter anderen Bedingungen. Dies war nun freilich nicht etwa ein Glaube im strengen Sinn, noch viel weniger war es eine Lehre. Es war eine Übung, ein Spiel der Imaginationskräfte, sich das eigene Ich in veränderten Lagen und Umgebungen vorzustellen. Man übte sich dabei eher, so wie man es in vielen stilkritischen Seminaren und oft auch im Glasperlenspiele tat, im behutsamen Eindringen in vergangene Kulturen, Zeiten und Länder, lernte seine eigene Person als Maske, als vergängliches Kleid einer Entelechie betrachten. Neben Knecht wuchs in der Hütte die kleine Ada auf. Ein hübsches Kind, des alten Liebling. Turu gab sie, als ihm die Zeit gekommen schien, seinem Schüler zur Frau. Er galt damit als des Regenmachers Gehilfe und wurde auch der Dorfmutter als Schwiegersohn und Nachfolger vorgestellt. Auch ließ sich Turu von da an in manchen Verrichtungen und Amtshandlungen von Knecht vertreten. Allmählich, mit den Jahreszeiten und Jahren, versank der alte Regenmacher dann aber ganz in die einsame Beschaulichkeit der Greise und überließ Knecht sein ganzes Amt. Als er starb, man fand ihn tot am Herdfeuer hocken, über einige Töpfchen mit magischem Gebräu gebückt, das weiße Haar vom Feuer angesenkt, da war schon seit langem der Junge, der Schüler Knecht, dem Dorfe als Regenmacher bekannt. Auch dies war längst vergangen, und unter Knechts Kindern, deren schon mehrere die Hütte Adas eng machten, gab es einen Knaben namens Turu. In seiner Gestalt war der Alte von der Todesfahrt zum Monde wiedergekehrt. Es erging Knecht, wie es vor Zeiten seinem Lehrer ergangen war. Ein Teil seines jugendlichen Strebens und seiner tiefen Sehnsucht blieb lebendig, ein Teil aber starb dahin und verlor sich im Älterwerden, in der Arbeit, in der Liebe und Sorge für Ada und die Kinder. Seine größte Liebe und angelegentlichste Forschung aber galt von jeher dem Monde und seinem Einfluss auf die Jahreszeiten und Witterungen. Hierin erreichte er seinen Meister Turu und übertraf ihn am Ende. Und weil das Wachsen des Mondes und sein Schwinden so eng mit dem Sterben und Geborenwerden der Menschen zusammenhing, und weil von all den Ängsten, in welchen die Menschen leben, die Angst vor dem Sterben müssen die tiefste ist, darum gewann der Mondverehrer und Mondkenner Knecht aus seinem nahen und lebendigen Verhältnis zum Monde auch ein geweihtes und geläutertes Verhältnis zum Tode. Wohl war ihm auch manchmal eng und bang um das Herz, aber sein Glaube an die Ewigkeit und Wiederkunft, an die Korrektur und Überwindbarkeit des Todes, war größer. Ja, er fühlte dann zuweilen sogar etwas wie Frechheit. Etwas wie den verwegenen Mut und Entschluss, dem Tode durch den Geist zu trotzen, sein Ich durch die Hingabe an übermenschliche Geschicke zu stärken. Er hatte diese Gaben und Tugenden im Übrigen in manchen harten Proben des Öfteren zu bewähren. Einmal hatte er gar eine Periode von Misswachs und feindseliger Witterung zu bestehen, die sich über 2 Jahre ausdehnte. Es war die größte Prüfung seines Lebens. Da aber kam ein gänzlich gnadenloses Jahr. Eine ganz unerhörte Trockenheit, wie seit Menschengedenken keine gewesen war. Turu, sagte Knecht eines Tages zu seinem Sohn, diese Sache wird nicht gut ausgehen. Wir haben alle Dämonen gegen uns. Es wird mich, so denke ich, das Leben kosten. Merke dir, wenn ich geopfert werden muss, dann trittst du in der gleichen Stunde mein Amt an. Und als erstes verlangst du, dass mein Leib verbrannt und die Asche auf die Felder gestreut wird. Ihr werdet noch einen Winter mit großem Hunger haben. Aber dann wird das Unheil gebrochen sein. Du musst sorgen, dass niemand das Saatgut der Gemeinde angreift. Es muss Todesstrafe darauf stehen. Das kommende Jahr dann wird besser werden. Seiner Ehre und seinem Sohn zuliebe tat er dann den letzten Schritt. Er bekleidete Turu mit dem großen Ornat, nahm ihn mit zur Ahnmutter, empfahl ihn als seinen Nachfolger und legte selber sein Amt nieder, indem er sich zum Opfer anbot. Sie sah ihn eine kleine Weile prüfend an, dann nickte sie und sagte ja. Die Opferung wurde noch am selben Tag vollzogen. Das ganze Dorf wäre mitgegangen, aber es lagen zu viele an der Ruhr krank. Man zog in den Wald, suchte dort eine große, rundliche Lichtung auf. Knecht selbst hatte sie zum Ort der Handlung bestimmt. Da dort angekommen, alle ein unentschlossenes und verlegenes Schweigen bewahrten, ergriff der Regenmacher selbst das Wort. Ich bin euer Regenmacher gewesen. Ich habe meine Sache viele Jahre lang so gut gemacht, als ich konnte. Jetzt sind die Dämonen gegen mich, es will mir nichts mehr glücken. Darum habe ich mich zum Opfer gestellt. Das versöhnt die Dämonen. Mein Sohn Turu wird euer neuer Regenmacher sein. Nun tötet mich. Und wenn ich tot bin, dann folget genau den Vorschriften meines Sohnes. Lebt wohl. Die Ahnmutter winkte einem der Ältesten, einem ehrwürdigen, stillen Mann, der auf seine Axt gestützt stand und sich dieser ganzen unbehaglichen Szene zu schämen schien. Er trat vor. Er nickte dem Opfer kurz und freundlich zu. Sie kannten sich seit Knabenzeiten. Das Opfer schloss willig seine Augen und senkte den Kopf ein wenig. Der Alte schlug ihn mit der Axt, er sank zusammen. Turu, der neue Regenmacher, konnte kein Wort sprechen. Nur mit Gebärden ordnete er das Notwendige an, und bald war ein Holzstoß geschichtet und der Tote darauf niedergelegt. Das feierliche Ritual des Feuerbohrens mit den beiden geweihten Hölzern war seine erste Amtshandlung.